4. Mengen üben. Sprechen Sie nach, bitte. 1 Kilo. 1 Kilo Bananen. 1 Kilo Bananen und 1 Kilo Orangen. 1,5 Kilo. 1,5 Kilo Äpfel. 1,5 Kilo Äpfel und 1,5 Kilo Zitronen. 100 Gramm. 100 Gramm Salami. 100 Gramm Schinken. 100 Gramm Salami und 100 Gramm Schinken. 150 Gramm. 150 Gramm Käse. 250 Gramm. 250 Gramm Butter. 250 Gramm Butter und 150 Gramm Käse.